Wir haben noch 20 Minuten, 19 Minuten. Ich bin pünktlich. Nein, Spaß. Ich kann noch was vorlesen, wenn Sie möchten. Ja. Mal ein anderes Thema, dann können Sie auch wieder abschalten. Gut. Ist jetzt auch nicht so leicht verdaulich, aber es ist mir wichtig, einfach als Thema. Den Höhepunkt meiner inneren Krise als Bewohner Deutschlands erreichte ich im Sommer 2018. Ich war damals als Reporter mit einer jordanischen Kollegin an der syrisch-jordanischen Grenze unterwegs, wo ich Menschen traf, die vor dem Terror des Assad-Regimes geflohen waren und auf eine hermetisch abgeriegelte Grenze stießen. Zehntausende Senioren, Frauen, Kinder, Männer, Kranke hatten schlicht Todesangst, von einer Fassbombe des Regimes zerfetzt zu werden. Sie kauerten in einer höllischen Hitze mitten in der kargen Wüste. Die wehrlosen Geflüchteten wurden zuvor von der Assad-Armee und ihren russischen und iranischen Verbündeten im Norden und von jordanischen Soldaten im Süden auf einem schmalen Streifen im Niemandsland zwischen den beiden Staaten zusammengetrieben. Beim Anblick der Menschenmasse, dem beißenden Geruch erkrankter Körper, dem Geschrei der Kinder in der sengenden Hitze, kamen mir schon die Tränen. Da wusste ich noch nicht, dass mich dieser Anblick später in den angenehm klimatisierten Büros Deutschlands in einer ganz anderen Intensität verfolgen würde. Eine ältere Frau, die meiner eigenen Mutter stark ähnelte, kniete plötzlich vor meinen Füßen vor einem notdürftig aufgebauten Versorgungszelt des roten Halbmondes nieder und versuchte, meine Schuhe zu küssen. Pro Tag durften wenige besonders schwache Frauen und Kinder für 5 bis 10 Minuten von Soldaten eskortiert eine Ärztin auf der jordanischen Seite der Grenze aufsuchen. Die Frau, die sich als Umm Abdeslam vorstellte, war zuvor mehrfach in Ohnmacht gefallen. Sie flehte mich an, ihren kleinen Enkel zu retten. Er würde sterben, habe seit Tagen schlimmen Durchfall, weine ohne Pause seit einer Woche, finde keinen Schlaf. Sie alle würden sterben, weil die Weltgemeinschaft sie in den Bombenhagel Assads zurückschicken wolle, was später genauso geschah. Bitte, Sie sind meine letzte Hoffnung, sagte Umm Abdeslam, bevor sie von einem jordanischen Soldaten wie Vieh wieder ins Niemandsland getrieben wurde. Ich blieb zurück, in Freiheit, in Sicherheit, mit meinen Privilegien ausgestattet. Ich habe in meinem Reporterleben schon viel Elend gesehen und ich würde noch nicht mal sagen, so zynisch das klingt, dass diese Szene die schlimmste überhaupt ist. Aber die Kombination aus dem verzweifelten Gesicht von Umm Abdeslam in meinem Kopf und einer Debatte, mit der ich mich 3 Tage später in Hamburg konfrontiert sah, hat mich einfach krank gemacht. Denn als ich in Deutschland ankam, diskutierte das halbe Land über einen Beitrag, der in der Wochenzeitung Die Zeit erschienen war, meinem damaligen Arbeitgeber. Die Überschrift lautete: Oder soll man es lassen? Zwei Autorinnen schrieben dort ihre gegensätzlichen Meinungen auf, warum die private Seenotrettung auf dem Mittelmeer richtig oder falsch sei. In dem Beitrag, der gegen die Seenotrettung agitierte, standen unter anderem folgende Sätze. Zitat: Je mehr gerettet wird, desto mehr Boote kommen. So einfach ist das und so fatal. Zitat Ende. Oder, Zitat: Leider wirken die Aktivisten aber auch an der Vergiftung des politischen Klimas in Europa mit. In ihren Augen gibt es nur Retter und Abschotter. Sie kennen kein moralisches Zwischenreich. Zitat Ende. Für mich, der erst vor wenigen Stunden Menschen gesehen hatte, die mit hoher Wahrscheinlichkeit längst von Bomben zerfetzt worden waren, verhungert sind oder in Kerker eingesperrt und gefoltert wurden, waren diese menschenfeindlichen, egoistischen, gewissenlosen Sätze unerträglich. Am liebsten hätte ich geantwortet: Fick dein politisches Klima in Europa und erst recht dein verficktes, unmoralisches Zwischenreich. Ich wäre, um ganz ehrlich zu sein, am liebsten einfach weggelaufen. Denn ich machte Twitter auf, schaute mir die Kommentarforen an, begegnete anderen JournalistInnen oder schlug die Zeitung auf und es erschienen mir Pseudolinke, die nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, nichts tun wollten, obwohl sie es konnten. Da waren Tokens, die was von Spaß an linker Ideologiekritik, Seenotrettungsindustrie oder wir können nicht alle aufnehmen faselten. Alte weiße Männer, die es wagten, im Zuge dieses journalistischen Tiefpunkts den Satz zu tippen: Man kann ja heutzutage in Deutschland nichts mehr sagen. Rechtsextremisten freuten sich, dass man nun endlich Tacheles reden könne und träumten von der praktischen Umsetzung ihrer Pläne. Stets träumte ich in diesen Nächten im Juli 2018 von Umm Abdeslam vor meinen Füßen, im Staub der Wüste, verzweifelt und um das Leben ihres Enkels flehend und wie ich nichts für sie tun konnte. Sie war ohnmächtig und ich war es auf einer ganz anderen Ebene auch. Ich saß in Deutschland mit meinem guten Leben und konnte nichts sagen, konnte nicht einfach weglaufen, konnte nicht zurückschreien. Stattdessen wachte ich nachts erschrocken auf, nachdem mir im Schlaf die Tränen über die Wangen liefen. Mir kamen Selbstzweifel, ob das alles noch Sinn macht mit dem deutschen Journalismus oder soll ich es lassen? Und das ist mein Plädoyer, rote Linien im Gespräch aufzuzeigen. Ich finde, es geht gar nicht, dass wir darüber diskutieren, ob Menschen ertrinken oder nicht. Ich bin selbst Autor und lebe davon, dass es Diskurs gibt, dass wir diskutieren und streiten, wie wir das gerade auch gemacht haben. Das ist richtig und das ist wichtig. Aber wo ich mich weigere, mitzudiskutieren, ist, wenn Meinungen, Haltungen normalisiert werden, die dazu führen, dass die Existenz von Menschen in Frage gestellt wird. Später beschreibe ich an einer anderen Stelle ein Projekt auf verschiedenen Medienseiten, wo man anklicken konnte und Fragen beantworten konnte. Und eine Frage lautete, kann man mit Muslimen in Deutschland friedlich zusammenleben? Und man konnte Ja oder Nein anklicken. Und ich finde diese Frage grundsätzlich falsch. Wenn man Nein anklickt, was ist dann die Konsequenz? Was ist die Konsequenz, wenn man eine Debatte führt und jemand schreibt einen Text, da sollen Leute im Mittelmeer ertrinken? Man normalisiert da eine bestimmte Ansicht, die gefährlich ist. Und man hat es zu diesem Zeitpunkt ja auch gehabt. Matteo Salvini, ein Rechtsextremist, war Innenminister in Italien und hat alles dafür getan, dass die Menschen ertrinken. Der wollte, dass die Menschen ertrinken und dass Kameras die Leichen von diesen Menschen abfilmen als Abschreckung. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Wir reden hier, was wir nicht tun dürfen in Deutschland, ist über das Existenzrecht von Minderheiten, von Jüdinnen und Juden, von MuslimInnen, von Sinti und Roma zu diskutieren. Das wurde in Deutschland schon mal gemacht. Das ist schlecht ausgegangen. Deswegen plädiere ich dafür, natürlich müssen wir über alles reden können, aber natürlich brauchen wir auch rote Linien. Wir müssen uns als Gesellschaft, als wehrhafte Demokratie hinstellen und sagen, am Pult unserer Parlamente darf deutsche Geschichte nicht relativiert werden. Das ist nicht demokratisch. Man kann über das Existenzrecht von Minderheiten in diesem Land nicht abstimmen. Weil es gibt diese Auffassung von Demokratie, wo sie sagen, aber 15% haben halt für diese eine Partei abgestimmt. Und deswegen ist es legitim, wenn sich ein Repräsentant dieser Partei dann im Landtag oder im Bundestag hinstellt und sagt, Fliegenschiss. Ich finde das falsch. Da muss Kritik geäußert werden. Es braucht Opposition dagegen. Und ich würde mir, by the way, wünschen, dass wir eine bestimmte Partei als Problem eingrenzen können. Das Problem, wie gerade auch angemerkt worden ist, ist viel größer als die AfD zum Beispiel. Es ist viel größer als Sachsen, es ist viel größer als Hessen, es ist viel größer als eine bestimmte Polizeidirektion, es ist viel größer als das Amtsgericht in Köln. Und es ist mainstreamig überall vertreten. Und deswegen brauchen wir diese Debatte, die, by the way, wehtut. Ich sage nicht, dass es einfach ist, sich damit auseinanderzusetzen. Es kostet Kraft, es kostet Energie, es kostet Zeit, es kostet Emotionen. Man ist beleidigt, man ist irritiert, man will das gar nicht hören. Der Typ da vorne nörgelt nur die ganze Zeit, negativ, sagt nur, dass alles schlecht ist, meine Aufgabe. Es ist schwierig, es kostet wirklich auch viel Überwindung, aber es lohnt sich. Tatsächlich. Und es ist lebensnotwendig für so viele Menschen in diesem Land, dass wir über queere Menschen in diesem Land reden, weil wir sie schützen müssen. Dass wir über Frauen und ihre Rechte in diesem Land reden, weil wir sie schützen müssen. Wir können nicht über Frauenrechte abstimmen, weil es gibt die Möglichkeit, dass 51% der Menschen in diesem Land sagen, Frauen zurück an den Herd. Und was machen wir dann? Deswegen ist die Debatte an sich schon demokratietheoretisch problematisch. So, jetzt habe ich kleine Vorlesung gehalten, aber da gibt es eine Frage oder eine Anmerkung. Ja, ich wollte auch nochmal auf die Aktualität einfach dieser Situation hinweisen, weil wir genau in der Zeit erleben oder in den letzten Monaten auch erleben, dass es weiter im Mittelmeer passiert. Also diese NWS-Politik, die Abschottungspolitik, wir reden weiterhin von illegalen Pushbacks, wo auch geflüchtete Menschen, wo es neue Erkenntnisse gibt, zu gezwungen worden sind. Und wir reden auch über rassistisch strukturierte Flüchtlingspolitik, die an den EU-Außengrenzen gerade der Zeit passiert. Wenn wir uns anschauen, dass People of Color an der Grenze der Ukraine sozusagen nicht in die EU gelassen worden, obwohl sie genauso gefährdet sind wie andere Menschen, dann zeigt das ganz, ganz deutlich, dass diese rassistische Strukturierung solche ja, wirkmächtige Aktualität hat. Das ist sehr, sehr bedauerlich, dass wir darüber reden müssen. Ich stimme Ihnen davon zu, dass es da Grenzen gibt, rote Linien gibt, aber die werden ja trotzdem sozusagen aktuell, also verlieren nicht an Aktualität. Genau, und man muss halt auch ehrlich mit sich selbst sein einfach. Also ich war vorgestern als Gast bei einer Talkshow und da hat jemand gesagt, das Asylsystem in Europa und Deutschland ist eine Errungenschaft, das wir verteidigen müssen. Es ist längst ausgehebelt. Mit dem Türkei-Deutschland-Deal, Erdogan und Merkel, mit der Situation in Melilla und Ceuta in Nordmarokko. Die Leute können kein Asyl mehr beantragen. Es ist ein Problem und das, weil ganz oft aus deutscher Perspektive, jetzt auch bei dieser Talkshow, wurde so, das so formuliert, so, ach, die in Spanien und die in Griechenland, wir mögen das nicht. Das ist laut den Kollegen, die im Regierungsviertel in Berlin recherchieren, guckt die Bundesregierung eigentlich mit Freude darauf, dass die Drecksarbeit von Viktor Orban gemacht wird. Man kann dann schön abschieben. Das ist derjenige, der da draußen irgendwo an der EU-Außengrenze das macht. Und hier in Deutschland, weil es halt diese Diskursverschiebung gibt und gab, ist es normalisiert worden, dass Menschen in Melilla einfach, in dem Fall von Grenzpolizisten, marokkanischen und spanischen Grenzpolizisten, zu Tode verprügelt werden. Und das kann es doch nicht sein. Was sind das eigentlich für europäische Werte? In dieses Land will ich mich nicht integrieren, um ganz ehrlich zu sein. Wenn das quasi der Wertekanon ist, dann muss man diesen Kanon an sich dekonstruieren und hinterfragen. Und das ist am Anfang nochmal das, was ich gesagt habe, das ist die Fallhöhe, über die ich gerne reden möchte. Natürlich, ich ganz oft, vielleicht kommt die Frage noch, werde ich bei meinen Lesungen gefragt, wie geht es dir eigentlich, wenn dich jemand fragt, wo du herkommst? Und ich so, ich überlebe das mittlerweile. Und wenn mich jemand an der Bar fragt, wo du herkommst als Flirt, dann komme ich nicht mit. Dann ist der Flirt schlecht gelaufen. Und natürlich steckt dahinter auch ein Alltagsrassismus. Das ist auch eine Mikroaggression. Für mich als Autor ist Arbeitsteilung, dass ich über Polizeigewalt, über tödliche Grenzen sprechen muss. Ich muss über rechtsextreme Parteien, über mainstreamigen Rassismus in anderen Parteien, in anderen Institutionen reden. So, das ist für mich die Fallhöhe. Ja, also wenn Sie reden, dann stellen Sie die gesamte Zusammenhalt dieser Gesellschaft in Frage, weil auf die Rassismus basierte Idee und diskriminierende Dinge hält diese Gesellschaft zusammen. Also wir müssen so wirklich genau fokussieren, welchen Zusammenhalt wir haben wollen, der gewünscht war, echt auf Basis von vielen rassistischen Grundlagen. Und damit stellt man komplett das Ganze in Frage. Ich denke gerade an der Gesidis, in dem er sagte, also wir wollen nicht nur am Tisch mal setzen und mit ihnen diskutieren, wir wollen einen Kaffee trinken und Kuchen essen, wir wollen ein neues Rezept für den Kuchen, wir wollen diesen Kaffee, den wir selber produziert haben und hier hingebracht haben, in Frage mal stellen, ob wir den Kaffee überhaupt trinken wollen und wenn es notwendig ist, auf dem Tisch mal tanzen, weil so eine neue Integration zur Sprache kommen muss. Oder wenn ich noch einen Schritt weiter gehen kann, vielleicht den Tisch ganz abfackeln. Nee, jetzt mal ehrlich, weil ich wird ganz oft gefragt, wollen Sie eigentlich jetzt, Sie sitzen mit am Tisch, der Tisch ist das Problem, wenn man bei diesem Bild bleibt. Die Nachhaltigkeit des sogenannten Wirtschaftswunders ist zu einem großen Teil auf den Schultern von GastarbeiterInnen überhaupt entstanden in diesem Land. meine Eltern, sehr, sehr viele Menschen, wir sind hier in NRW. Das ist hier ein Industrie, ein riesiges Industriegebiet eigentlich. Sehr schön in einigen Städten. Bochum sehr, sehr grün tatsächlich. Hatte ich viele Vorurteile und ich mag tatsächlich das Ruhrgebiet sehr zum Beispiel. Aber aus kapitalismuskritischer Sicht ist der Wohlstand heute darauf aufgebaut worden, dass viele Menschen ausgebeutet wurden. Und dass jetzt Leute aussprechen, ärgert sehr viele Menschen in diesem Land. Dass die Enkelkinder und die Forscherinnen und Journalistinnen das aussprechen, das ist neu, weil man dachte irgendwie so, ja, Gastarbeiterinnen, die sind dann gekommen, die haben dann gutes Geld, die haben nicht, meine Eltern haben nicht so gutes Geld verdient und wurden noch rassistisch beleidigt. Und meine Mutter wurde, und das beschreibe ich an einer anderen Stelle, wurde in Frankfurt in der S-Bahn von einem Neonazi geschlagen, ist dann zur Polizei gegangen und der Polizist hat ihr gesagt, gehört halt dazu in Deutschland. Das ist die Lebensrealität, die ich erstmal beschreiben kann und die sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, wie gesagt, empört oder verzweifeln lässt oder dann wenden sich auch einige Leute ab, aber die Kritik ist jetzt da. Und damit irgendwie konstruktiv umzugehen, das ist jetzt die Aufgabe, glaube ich, für eine multikulturelle Gesellschaft, vor allen Dingen auch, wenn man ins Lokale geht, eine multikulturelle Stadtgesellschaft, Hamm, Köln, Essen. Also man muss halt tatsächlich irgendwie schauen, wie man eine inklusive Stadtgesellschaft hinbekommt, wo sich alle entfalten können, so wie sie es wollen, wo Kinder nicht im Schulsystem nach Herkunft auf verschiedene Schulformen einfach verteilt werden. Ich bin mit meinen Eltern, also meine Eltern sind 1995 zurück nach Marokko gegangen, weil das Wetter in Deutschland so schlecht war und das Essen, aber vor allen Dingen, weil sie das ernst genommen haben mit der Sache, mit der Gastarbeiter-Sache. Die haben gesagt, die behandeln uns wie Gäste, wir kriegen keine gute Wohnung. Sie fragen uns die ganze Zeit, wann wir gehen, komm, lass gehen. Und ich habe echt als Kind, für mich war das nicht einfach. Und provokativ schreibe ich im Buch heute, wenn ich nicht in Marokko zur Schule gegangen wäre, dann würde ich nicht hier sitzen und Autor sein. In Hessen in den 90er Jahren wäre ich auf die Sonderschule gekommen. Wie viele von meinen Peers, wie viele von meinen Cousinen und Cousins. Nicht, weil ich Sonderbedarf hatte, sondern weil ich Mohammed heiße. So. Und das darf man nicht mehr bei jungen Leuten zulassen. Heute, im Heute. Das passiert weiterhin. Ich rede mit sehr vielen Lehrerinnen und Lehrern. Es ist unglaublich, dass da wenig irgendwie strukturell passiert ist, dass man das aufgelöst hat mit dieser Chancenungleichheit. Aber genau diese Geschichten werden jetzt in den nächsten Jahren, also wir sind erst am Anfang, also für jene, die sich, die genervt sind, das ist erst der Anfang. Es werden noch viele Romane kommen, noch viele Filme, Serien, Theaterstücke, pädagogische Konzepte, journalistische Recherchen. Wenn ich nörgel, da kommen so 18-Jährige, die ich jetzt kenne, die sind on fire, tatsächlich. Da muss man auch nochmal sich darauf vorbereiten als Gesellschaft. Und dann ist jeder Tag tatsächlich ein Tag gegen Rassismus. Dann ist jeder Tag ein Tag für eine inklusive Gesellschaft. Und dann lassen sich die Leute das sich auch nicht mehr gefallen. Und da geht auch einher ein demokratischer Wandel und eine Meinungsbildung, wo sich dann die Institutionen hoffentlich auch daran orientieren. Weil dann plötzlich ist man dann ist man in einer Situation, da muss man damit umgehen, dass mehr und mehr Menschen in der Stadtgesellschaft eine kritische Haltung gegenüber rassistischen Strukturen, queerfeindlichen Strukturen oder sexistischen Strukturen entwickeln. Muss man sich dazu verhalten. So. Ja. Es ist 20.01 Uhr. Leute nicken erschöpft. Ich bin noch da. Sie haben das letzte Wort. Würde ich sagen. Ich würde gleich gerne ein kurzes letztes Wort haben. Ich würde mich schon mal da vorne hinstellen, aber ich möchte Sie nicht unterbrechen. Ich habe elegant zu Ihnen schon übergeleitet, hoffentlich. Und kann Ihnen auch das Mikrofon geben, wenn Sie mögen. Ah, das schaffe ich noch. Als ehemalige Lehrerin kriege ich, glaube ich, das noch ganz gut hin. Ich möchte erstmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen für den wirklich, also erstmal an Sie, Herr Amtleit. Ich finde immer, wenn so ein Abend unterschiedliche Emotionen auslöst, ja, von Lachen über, ja, ich sag mal, zwischendurch auch fast schon Weinen, vielleicht auch ein bisschen Wut, ein bisschen Widerstand, dann war's gut. Denn es ist ein schwieriges Thema, es ist ein Thema, was, ja, ich sag mal, was uns alle als Gesellschaft angeht. Es gibt einige, die müssen sich jeden Tag damit auseinandersetzen und andere haben das Privileg, eben sich nur mal damit auseinandersetzen zu müssen, zu können. Sie haben auf jeden Fall heute Abend den Weg hierher gefunden und das ist schon mal, wie Tupoka Oget sagt, der erste Schritt aus Happy Land heraus. Und da möchte ich auch Ihnen besonders danken, ja, Sie standen heute Abend auch ein bisschen im Fokus hier. Sorry. Habe ich jetzt gar nicht so empfunden. Gut ausgedrückt. Ich möchte Ihnen einfach dafür danken, also sich damit hier hinzusetzen und in die Diskussion einzusteigen und auf der einen Seite vielleicht auch zuzustimmen, auf der anderen Seite zu sagen, also kann doch gar nicht sein. Und es ist ein Prozess. Es ist letzten Endes ein lebenslanger Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, sich die eigenen Privilegien bewusst zu machen, sich gesellschaftlicher Strukturen bewusst zu werden und diese eben dadurch auch zu verändern. Und ich glaube, solche Veranstaltungen sind dafür ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wir haben in Hamm ein Netzwerk, das Netzwerk Rassismuskritische Arbeit. Der Kollege Yannick Willers, der sich heute Abend ja auch einige Male zu Wort gemeldet hat, gehört auch zur Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit. Natalia Wilhelm daneben von der AWO, Markus von der FUGE ist Teil davon. Wir versuchen mit zahlreichen Veranstaltungen dazu beizutragen, dass jeder Tag ein Tag gegen Rassismus wird und stehen auch immer gerne für Fragen, für Anregungen, für Rückmeldungen, für Wünsche zur Verfügung. Also möchten auch gerne mit Ihnen weiter ins Gespräch kommen und laden Sie daher herzlichst ein, sich mit uns in Verbindung zu setzen und oder natürlich auch an weiteren Veranstaltungen teilzunehmen. Vielen Dank und einen schönen Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Danke. Schön, dass Sie da waren. Da sind. Ja, ich bin noch da. Bleib ja hier. Ich muss ja noch. Ja, weil es ja, ne? Das ist ja jetzt. Dankeschön. War klasse.